Hallo ihr Lieben, es gibt Neuigkeiten und zwar, vielleicht habt ihr es schon mitbekommen, es wird einen Relaunch von Gamerscore geben unter neuem Namen, nämlich Rumble Pack. Und wenn ihr unsere letzten zwei Gamerscore-Folgen gehört habt, könnt ihr euch vielleicht denken, was die große Neuerung ist? Abgenickt von Technik! Fick dich! Du scheißbärtiger Gronkh-Verschnitt! Ich hasse dich! Erstick an deiner Waschmaschine! Und könnt euch vielleicht schon auf neue Podcast-Folgen freuen. Dann mit neuem Namen, wie gesagt, Rumble Pack, könnt ihr euch schon mal vormerken, voraussichtlich ab dem 20. Januar 2015. Wir freuen uns auf euch und bis dann. Da könnte ich so ausflippen.